Liebe Eltern, Frauen, Männer und Kinder, wir begrüßen euch ganz herzlich zu der Weihnachtsaufführung 1987 von der Sekt Progimatte. Wir sind hier zusammengekommen, um still zu werden auf das Weihnachtsgeschehen hin. Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern erzählt vom Alltag, auch von unserem Alltag. Gott hat mit ihm einen Plan gehabt, einen Plan, den wir erst am Schluss begreifen. Und mit uns allen hat Gott einen Plan, den wir nicht immer verstehen. Für jedes von uns hat er es aber Weihnachten werden. Auch für die Menschen, die die Wärme nicht spüren können, die kämpfen müssen, um zu überleben. Für euch und für sie singen und spielen wir heute. Mit unserer Kollekte möchten wir möglichst viele Kinder spüren, dass es auch für sie Weihnachten wird. Helft uns mit. Wir nehmen diese Aufführung auf Tonband auf. Beim Ausgang haben wir Bestellscheine parat für die Leute, die Interesse haben. Wir wünschen, dass es auch in euch hell werden kann und das Weihnachtslicht euch leuchtet bis weit in den Alltag hinein. Wie geht's dir? Danke, Josef. Es geht. Hast du Festschmerzen in deinem Bein? Es macht sich gut. Ich will nicht klagen. Bist ein Lieber. Denkst du immer dran, wie es mir recht geht? Du, Vater, die anderen haben wieder wüste Sachen gesagt. So, dann sind die deine Brüder. Es sind halt traurige Burschen. Aber sie sollen noch nicht frech werden. Ich werde dir schon immer sagen, was sie wieder zu kritisieren haben. Recht ist eigentlich nicht nett, Josef. Aber ich weiss, du meinst es auch nur gut. Schau, ich habe dir etwas Feines mitgebracht. Oh Vater, was ist es? Zeig mir's, zeig mir's! Vorsichtig, pass auf, es ist ein Kleid aus einem besonders kostbaren Stoff. Oh, ist das schön! Ich hatte schon Lampen angehabt und dachte, es wäre etwas für dich. Das darf ich haben, sicher! Ganz sicher, Josef. Komm, wir wollen schauen, wie du dich drinnen machst. Merci vielmal, Vater. Merci vielmal. Mein Vater, der Jakob, da ist ganz ein Feiner, das will er. mehr als alle meine Brüder. Drum lege ich das Gewändli an und fuchse meine Brüder. Doch immer hilft der Vater mir, dass er grad meine Brüder. Viel lieber er, mein Vater mir, als alle meine Brüder. Drum lehren ich das Fernsehen an, wo fosse meine Brüder. Doch immer hilft der Vater mir, dass er das meine Brüder. Josef heisse ich. Schau dir den wieder an. Ist jetzt das das Neueste? Wie kommst du denn hierher? Von wem hast du es gewonnen? Es hat mir der Vater gegeben. Geschenkt hat er mir's. Wem ist der Vater gegeben worden? Was sind denn wir? Nachher hat er ihn gefressen. Ui, das Bibli wird verwandt. Es kann nicht dafür, wenn wir meinen Vater lieber haben. Mein Vater, ist denke auch unser Vater. In einem Gürtel steht die Zeit umeinander. Und einen Traum hatte ich. Einen tollen Traum. Denkt, ich habe geträumt. Wir sind auf dem Feld am Garben binden. Und jeder hat seine Garben. Aber meine Garben steht aufrecht. Und eure Garben tun sich vor mir verbeugen. Was sagt ihr zu meinem Traum? Es wird immer besser. Jetzt träumt ihr auch noch. Wir bücken uns vor dir. Spinnst du eigentlich? Ich habe es ganz deutlich vor mir gesehen. Ja, auf Garben, mehr. Und so in der Mitte bei uns. Das ist sehr wie hoch. Und die König sind über uns. Ich hatte noch einen zweiten Traum. Was? Ist noch nicht genug am ersten? Du machst ja schon noch etwas gelernt. Hallo, da kommt der Josef in Ruhe. Du! Schweig! Ich schenke mir dem Josef noch einen Traum. Noch grossartiger als der erste. Es träumt dem Josef von der Sonne. Du bist die Sonne. Vom Mond. Thank you. Tröpfen wieder geträumt. Was hast du denn jetzt wieder ausgedacht? Die Sonne und der Mond und 11 Sterne tügen sich vor mir verbeugen. Also das ist der Gipfel. Die Sonne der Vater. Der Mond Mutter. Und wir 11 Sterne. Ja, ich habe doch nichts dafür, was ich träume. Und wir 11 Sterne. Wir bücken uns vor dem Zwerg. Der wird immer frecher. Schlag ihn an. Hey, was ist los? Ich sage es am Vater. Warte, Bübli. Gut, hol den Vater. Der soll es nur wissen, was du dir immer ausdenkst. Hat euch doch nur seine Träume erzählt. Du! Schweig. Was ist denn jetzt mal los? Also los, Vater. Jetzt ist der genug heute um. Der Josef, der frech, dein Lieblingssohn. Und sowieso am meisten gerne ist. Und er alles geht rein, schon alles hingerum geht erzählen. Hey, habt Sorge, was ihr sagt. Es ist wahr. Gestern schon hat der uns so einen unverschämten Traum erzählt. Und er hat ihm geträumt, die Sonne und der Mond. Und 11 Sterne. Tügen sich vor ihm, nein. Und jeder macht doch seine Träume selber. Okay. Ist das wahr, Josef? Was deine Brüder erzählen? Er weiß doch sicher, ob er mit Traum war. Wird mir nicht übermütig, Josef. Schäm dich. Was scheut es mich, dass ich das Gewändchen geschenkt habe? Nein, halt es nur. Aber ich, die Mutter und deine 11 Brüder sollen kommen und vor dir abknäuen. Was denkst du dir eigentlich? Weißt du überhaupt, was du erzählst? Ach, Vater! Es wäre doch Gelegenheit gewesen, den abzulassen. Oder auch Orfi geben und geben. Du bist auch gleich ein Rechtssorgekind. Ein bisschen ansingen. Was ist das schon? Der Vater hat auch gleich lieber als uns. Ach was, gehen wir. Mir verwirrt es vor Ärger. Ich habe keine Lust abzuholen. Auf alle Fälle eine kleine Luftveränderung schlage ich schon vor. Und wie ist jetzt so das? Sollten wir nicht wieder einmal zu unserem Weg schauen? Oh. Es wäre nicht schlecht, mal zu unseren Kühen schauen. Ein kleiner Abstecher auf die Wege. Ja, Mann. Dann vergessen wir uns eher ein bisschen. Mit dem Josef. Das hat echt der liebe Gott gemeint, als er Josef die Träume geschickt hat. Josef, komm, bis nicht. Du stehst zu mir, gell Benjamin? Ganz sicher, Josef, ganz sicher. Yeah. Fee hüten. Mir ist noch gefallen und ging schauen, dass sie nicht etwas Dummes anstellen. Ja, Vater, gern. Wenn du das willst. Ist ein bisschen hart, Buch, der Reis. Du kommst dich um. Erzähl mir, was sie so anstellen. Ciao, Vater. Und weiss mir mal viel noch das schöne Pfändchen. Und Geld ist mir nicht mehr böse. Das kann man doch gar nicht, dir böse sein. Ciao, Benjamin. Oh, Vater. Darf ich auch mit? Nein, Benjamin. Du bist bei mir. Ciao, Josef. Leb wohl. Und hab das Ohr gut auf der Reise. Thank you. habe ich gerade noch gehört. So, vor dem hätten wir Ruhe. Das wäre so etwas. Jetzt soll er träumen. Jetzt kann er träumen, wie wir es vor ihm verneigen. Und jetzt habe ich Hunger. Also, ich auch. Jetzt wird gegessen. Jetzt wird gehabert. Und zwar zünftig. Ha! In den Sickerschacht haben wir nachgekehrt. Die gelbe Pracht im Sickerschacht. Hui! Thank you. gekommen. Soll ich den Bub aus dem Loch, schimpfe ein bisschen mit ihm und bringe ihn dem Vater. Was soll jetzt her? Die haben den Buben weggenommen. Die! Wir müssen jetzt so tun, es haben einen möglichen Leute. Metzger und den Geifbock. Und nehmt das Gewändli. Und ihr Buben sollt dem Vater Jakob das Gewändli bringen und sollt sagen, I'm not afraid of the dark. Herr Potiphar. Der ist Staat Ägypten, ein wichtiger Mann. Kommt gerade nach dem König. Er hat ein grosses Haus. Du bist ja geschickt und schlau. Also, mach die Sache gut. Hier ist der versprochene Sklave. Wir machen das gutes Geschäft. Ich lege noch drauf. Hoffentlich kann er etwas. Wir stellen den hohen Anspruch. Ich bin Potiphar, junges Knecht. Du kannst mir bei meiner Arbeit helfen. Gern, Herr unterster Diener vom Herrn Potiphar. Ich will mir Mühe geben. Wenn ich mit dir zufrieden bin, lasse ich dich nachrücken und empfehle dich im nächsten Höheren über mir. Ich gehe jetzt ein bisschen pflegen. Er hält uns fest, er schützt uns in jeder Gefahr. Aber wir müssen so recht tun, das Leben ernst nehmen, auch wenn wir mal wetten. Wetten? Was wetten? Ich erzähle es von deinem Gott, Josef. Sofort! Schließlich bin ich doch von deiner Herrin. Schau, es ist niemand im Haus. Wir sind ganz allein. Herrin, Herrin, Frau Bottifar, ich muss fort. Lass mich einfach gehen! Josef! Schande, Wort aus meinen Augen! Ich wollte dich nicht mehr sehen! Führ ihn ab! Ins Gefängnis mit ihm! Er lässt ihn nicht töten. Er sperrt ihn nur ein. Er glaubt mir nicht, sonst hätte er ihn töten. Jetzt habe ich alles verloren. Das Vertrauen von meinem Mann und der Josef ist schon nicht mehr da. Bitte bereue, was ich da habe. Aber ich kann es nicht mehr ungeschehen machen. Meine Leitung muss mich dafür schämen. Ich wette, ich könnte sterben. Du bist alles für Josef. Da weiss alles über dich. Er hat mir gesagt, du bist gescheit und geschickt. Also, kannst du mir ein bisschen mehr Arbeit helfen. Schau, du bist zwar im Gefängnis und zwar auf Lebenszeit. Darum musst du auch nicht verzweifeln, lebst du ja nicht noch. Wenn du deine Arbeit sauber machst, kommst du bei dir etwas Gutes zum Essen über. Das hat man schätzen Kisten. Merci vielmals, Herr. Ich will mir Mühe geben. Zwei Minister, vornehme Leute. Ja, noch, die haben es natürlich auch im Gefängnis besser als die anderen. Herr Wirtschaftsminister, Gott grüße. Hoffentlich gefällt Ihnen bei uns. Herr Getreidedirektor, nehmen Sie es nicht tragisch. Der junge Josef da. Heute freue ich Bedienung. Wie etwas ist, sage ich es nur dem. Der Josef hat alles am Schnürli. Hätte nicht zuerst gerade ein bisschen ausruhen, meine Hochherren. Schaut, da ist es bequem. Bequem? Wenn du wüsstest, ich tue dem Pharao, wie es machen können, im Essen der Wein schenken. Doch jetzt hat er eine Wut auf mich. Ich weiss nicht, komm mit der Zähre oder muss ich sterben? Ui, ich bin der Oberste von allen Becken im ganzen Land. Aber es hat mir einer beim Pharao verrätschert. Und ich weiss nicht, ob ich mit dem Leben davon komme oder ob ich muss sterben. Es ist ein Elend. Schlafe dir das erste Mal. Das tut doch gut. So, und diesen beiden schicken wir jetzt Träume. Am Obermundschenk vom Pharao und am obersten Beck von ganz Ägypten. Nehmt ihr den einen, ihr nehmt den anderen. Dem Mundschenk träumt es vor ihm schon ein Rebstock. Dann haben die Leute und grünet und wachsen und blüht. Wer werden reif? Und er selber hat dem Pharao seinen Becher in der Hand. Und niemand von diesen Traubenbeeren. Jetzt habe ich aber komisch Träume. Ue, Gerst, ich komme nicht mehr draus. Das macht mich gerade traurig. Wenn es einem nur jemand könnte, die Deuten. In diesem Loch ist natürlich niemand, der etwas von Träumen versteht. Nur der liebe Gott weiss, was mit diesen Träumen sagen wollen. Aber wollen wir sie denn nicht erzählen? Vor mir ist ein Rebstock gestanden, mit reinen Reben. Und die haben gewachsen, die Blühen, die Blühen. Und die Beeren sind reif geworden. Ich habe einen Pharao Becher in der Hand. Nimm ein paar Beeren und drücke den Saft aus. Und gib einem Pharao in die Hand. Also, das ist so. Drei Reben sind drei Tage. Über drei Tage sind sich der Pharao anders und stellt euch wieder ins Amt ein, damit ihr ihm wie früher wieder seinen Becher in die Hand geben könnt. Sicher? Sicher. Aber denkt an mich, wenn es euch wieder gut geht. Vergesst mich jetzt so gut nicht. Und erinnert doch den Pharao daran, er soll mich hier rauslassen. Weil ich habe wirklich nichts gemacht, dass ich hier im Gefängnis sein müsste. Wenn du so gut kannst Träume deuten, lass jetzt ein Seeträum haben. Ich habe drei weiße Körbe auf dem Kopf gedreht. Im obersten Korb war Spachungszeug für den Pharao drinnen. Aber die Vögel haben alles gefressen aus dem Korb auf meinem Kopf. Das ist ganz klar. Drei Körbe sind drei Tage. Über drei Tage sind sich der Pharao anders und lässt euch am Galgen hängen. Und die Vögel werden euch ins Fleisch fressen. Kommt, kommt, der Herr. Der Pharao lässt noch rufen. Wie lange muss ich eh noch da bleiben? Josef, denk, und der Pharao Geburtstag hat, hat er den Wirtschaftsminister begnadigt. Er darf den Becher hergeben beim Essen. Aber der Oberst von der Beck, der hat er hängen. Wie es mir meine innere Stimme gesagt hat. Aber der Oberst Mundschenk hat er nicht von mir geredet zum Pharao, und ihm doch so gebeten hat, soll ihm etwas sagen. Nein, nein, er denkt nur an sich selber. Der hat er schon lange vergessen. Es macht sich echt daheim. Ob der Vater zu Weg ist. Oder Benjamin. Pharao, höchster Fall noch Könige. Tausend, viel tausend Dank, dass ihr mich wieder in die Erde aufgenommen habt. Darf ich euch den Becher hergeben? Danke. Ich bin müde. Ich will schlafen. Dann wollen wir alle ganz still sein, dass unser Höchster kann schlafen. Schlafet wohl, König Pharao. Aber der sieben dünne Ähre auf. Vom Wind vertrocknet die. Und die sieben mageren Ähre fressen. Die sieben schweren, heissen Ähre. Und dann der zweite Traum. Noch komischer als der erste. Ihr Leute, lasst mir Wahrsager und Magierle kommen, wie meine Träume deuten können. Schnell! Pharao, das sind Wahrsager, gelehrt aus eurem Land. Hoch, Pharao! Ich hatte zwei Träume die Nacht. Zuerst habe ich geträumt, ich sei am Nil gestanden. Und dass sie sieben schöne, feisse Kühe aus dem Wasser gestiegen und sie gegen Weiden gegangen. Aber dann habe ich sieben andere Kühe aus dem Wasser gesehen. Wüste und magere. Und die mageren haben die feissen Kühe gefressen. Und das andere Mal habe ich geträumt, sieben Ähre kommen aus einem Halm, dick und feiss. Aber dann sind sieben dünne Ähre gekommen und haben die sieben feissen Ähre aufgefressen. Könnt ihr mir die beiden Träume deuten? Unmöglich. Ausgeschlossen. Viel zu schwer. Absolut dunkel. Ich kann mir nicht deuten. Wenn ich es nicht kann. Kennen kann man sie deuten. Kennen. Sieben Kühe. Sieben Ähre. Immer sieben feisse und sieben magere. Das gibt keinen Sinn. Nie. Höher Pharao, wir fallen all meine Sünden ein, die deine Wut auf uns und uns ins Gefängnis da haben. Der Robert Speck und ich. Da haben wir in der gleichen Nacht einen Traum gehabt. Das war im Gefängnis der Bursch aus Israel. Der hat unsere Träume können deuten. Es ist genau so rausgekommen, wie er uns gesagt hat. Ich bin wieder zu Ehren gekommen bei euch und der andere musste sterben. Dieser junge Mann sollte mich jetzt holen. Josef heisst er. Also, lasst ihn kommen, den Josef. Aber schnell. Ich kann es nicht erwarten. Du aber, sagen sie, gehörst nur einen Traum und schon wüsstest, was er bedeutet, Josef. Ach, Herr Pharao, ihr seid gütig mit mir. Der liebe Gott wird sich nicht jemand zulassen, dass ihr etwas Schlimmes träumt. Hast du von meinen Träumen gehört? Ja, hoher Herr, alle reden ja davon. Und? Beide Träume vom Pharao bedeuten das Gleiche. Der liebe Gott will ihm damit sagen, was er im Sinn hat. Die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre. Und die sieben guten Ähren sind auch sieben Jahre. Es ist beides der gleiche Traum. Die sieben Feissen sind gute Jahre. Die sieben mager aber sind eine böse Zeit. Zuerst kommen in Ägypten die sieben guten Jahre. Mit viel Frucht, Getreide und Gemüse. Aber dann kommen die sieben mageren Jahre. Schlimme Hungersjahre. Und dass ihr das gerade zweimal geträumt habt, hoher Herr. Das ist, wenn euch der liebe Gott damit sagen will, wie ernst das ist. Und jetzt wäre es gut, wenn der Herr Pharao einen gescheiten, vernünftigen Mann einsetzen würde. Dafür würde ich schauen, dass in diesen sieben guten Jahren Vorräte gesammelt werden und gespart wird. Dass alles in die Speicher da wird, damit jeder genug zu essen hat, wenn die sieben mageren Jahre kommen. Josef, das hast du wunderbar gesagt. Findet ihr nicht auch? Natürlich, gut, das ist ein Hauenkopf. Auf den müssen wir hören. Und weil dir die Gott das gesagt hat, sollst du der sein, der das für uns macht. Wir können keinen besseren finden. Was alles zu klären. Allee zum Herrn über alles Brot. Und ihr sorgt dafür, dass nichts verkommt und dass alles genau aufgeschrieben wird, wie viel das es davon hat und was nicht, damit wir sie nur noch rausnehmen können, wenn wir es brauchen. Jawohl, Herr. Und dass mir nichts vergütet wird in diesen 7 guten Jahren. Denkt, nachher kommen die 7 mageren Jahre. Sonst hat unser Hochherr, der Pharao, nicht so deutliche Träume gehabt. Wir wollen uns Mühe geben, Herr. Die sollen nur noch kommen. Wir sind bereit. Das sind die 7 schlechten Jahre, die magen Jahre, die hungrigen Jahre. Durch die Trauben braucht nichts Fürs, durch die Frucht und mages Gras. Das sind die 7 schlechten Jahre. Sorgt dafür, dass keiner zu viel überkommt. Denn sie und die Reichen sollen dann nur zahlen. Aber den Armen, das ist es gratis. Alles hat Hunger. Nicht einmal mehr für die kleinen Kinder. Also, wo ich so jung war wie dir, ich hätte etwas unternommen. Was steht da so? Auf was wartet ihr? Habt ihr nicht gehört? Das Ägypten hat es vorgesorgt. Auf Fruchtpfeil. So viel man will. Also, nehmt das Geld und geht runter nach Ägypten und kauft die Frucht, dass wir das Leben haben und unsere Kinder nicht vor Hunger müssen sterben. Jawohl, Vater. Gut, Vater. Merci vielmal. Ciao, Vater. Ciao, Benjamin. Oh, feine Reise. Als ich doch noch nie im Ausland war. Nein, nein, Benjamin. Du bleibst bei mir. Ach, Vater. Immer wie ich bin ein kleiner behandelt. Den lassen wir da. Es ist schon einer nicht mehr gekommen. Also, wenn der Benjamin nicht mehr zurückkommt, ich habe keine ruhigen Minuten mehr. Und habt Sorge auf der Reise. Thank you. Brüder! Das sind meine Brüder! Ja, seid ihr ganz sicher, dass sie sind? Ich bin ganz sicher, dass sie es sind. Aber sie kennen mich nicht mehr. Und sie wissen ja gar nicht, dass ich noch am Leben bin. Und ich will doch gar nicht, dass sie merken, wer ich bin. Der Benjamin ist nicht dabei, wenn er auch nur noch lebt. Woher kommen die? Wir kommen her von Kanaan, wo auch eine grosse Hungersnot ist. Und wir möchten gerne Frucht kaufen. Sie kennen mich nicht mehr. Jetzt werden die Träume wahr, die wir dem Josef geschickt haben. Seine Brüder müssen sich vor ihm verneigen. Es ist halt doch wahr. Träume schickt lieb Gott. Ausgesetzt heute den Spion. Ihr seid doch sicher nur hergekommen, um zu spionieren und unsere militärische Einrichtung auskundschaften. Nein, das stimmt nicht. Was denkt ihr? Wir wollen nichts anderes als Brot kaufen. Brot? Wir alle sind Söhne von einem Vater. Wir sind rechte Leute. Ganz sicher kein Spion. Sicher seid ihr Spion und wollt nur herumspionieren und uns verraten. Herr aufs Brot. Sicher sind wir auch Söhne von einem Vater aus dem Land Kanaan. Und zahlen tun wir auch. Einen rechten Preis. Und der Jüngste, der ist noch bei unserem Vater. Aber einer ist nicht mehr da. Bei unserem höchsten Herr, am Pharao, wollt ihr euch prüfen. Einer von euch soll jetzt heimgehen. Den jüngsten Bruder holen. Die anderen aber bleiben da als Pfand. So wollt ihr herausfinden, ob ihr die Wahrheit sagt. Aber wenn nicht so! Das kommt alles, wo wir uns mit Josef gekündigt haben. Reitet ihr den nicht hören? Als ich gesagt habe, tut euch nicht unseren Bruder versündigen. Wisst ihr noch, wie er gerannt hat? Unser Vater, wir sollen ihn nicht töten. Aber nicht, sie hat mit ihm gesehen. Er hat das Gewand abgerissen. Und hat ein Loch runtergefallen. Und als Sklave verkauft. Und den Vater angelockt. Wer weiß, was noch alles passiert. Herr, hört ihr, was sie sagen? Sie wissen nicht, dass ihr sie versteht. Aber er gehört alles. Und es bricht ihm fast das Herz. Er kann Tränen nicht verheben. Der da! Ich heiße Simeon. Der bleibt bei uns. Das hat der Herr über alles befohlen. Und ihr nehmt euren Sack. Wir haben Frucht eingefüllt. Wo kommt ihr hier in euren jüngsten Bruder rum? Wenn ihr mit dem rumkommt, könnt ihr das auch wieder haben. Das mit Simeon müssen wir dort lassen. Das sei kein Problem. Benjamin, komm, geh. Aber wir haben jüngst den Großkasten daheim. Schau mir doch, nein! Stopp mir das! Das Geld kommt nur drauf! Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? Wieso? ein böses Jahr nach dem anderen. Das, was ihr aus Ägypten zurückgebracht habt, ist schon alles gegessen. Und wieder hungern unsere Kinder und wir. Es gibt uns nichts anderes übrig. Geht nochmal auf Ägypten und kauft die Frucht vom Herrn über das Brot. Los, Vater! Ohne den Benjamin können wir nicht in die gehen. Wir haben uns dem Mann so fest versprechen. Wenn uns der Benjamin nicht ist, gehen wir nicht. Warum hätte ihr mal erzählen, wie viele Brüder das besiegen? Hey, hat er so stark für uns interessiert? Er hat gefragt, lebt euer Vater noch? Hat er noch andere Brüder? Dann wir nicht können wissen, was er sagt, bringt mir. Es ist gespässig. Und ich begreife so nicht, warum das nicht das Geld in die Zecke da haben. Das stimmt doch etwas nicht. Komm, Vater, gib uns jetzt den Benjamin, damit wir Brot für uns und unsere Kinder bekommen. Wenn ich ihn dir nicht zurückbringe, so will ich mein ganzes Leben lang die Schuld dafür tragen. Ich, Judah, bürge für ihn. Dann nehmen wir meine Kinder weg. Der Josef ist nicht mehr da. Der Simeon ist nicht mehr da. Der Benjamin wollte mir fortnehmen. Es kommt alles über mich. Ach, Vater, ich bin gern. Und ich bin ganz sicher, dass ich wieder zurückkomme. Also. In Gottes Namen, wenn es dir unbedingt muss sein, nehmt auf jeden Fall genug Geld mit. Und nehmt das Geld vom letzten Mal wieder mit, das ich jetzt gezeigt habe. Und habt Sorge zum Benjamin auf der Reise. Sie haben Benjamin mitgebracht. Ihr kennt ihn wieder. Jetzt gang und lasst ihn zum Essen ein. Und lasst ihn am Tisch am Alter nahe in der Reihe sitzen. So wie ich es gesagt habe. Und an Benjamin gibst du fünfmal so viel zu essen wie den anderen. So, seid ihr wieder da? Der Herr lässt nach grüßen. Ihr sollt in sein Haus kommen und mit ihm essen. Jetzt geht's uns ein Kragen. Ach was, habt doch keine Angst. Wir müssen nur richtig sagen. Da, ihr Mann, habt ihr den Simeon wieder? Lasst, lieber Herr, merkt dem Geld. Meine Brüder haben es ganz bewusst nicht gestohlen. Wir haben sie wieder zurückgebracht. Und uns dazu. Und mit Frucht kaufen beim Herrn über das Brot. Ich weiss. Mit dem Geld ist alles in Ordnung. Macht euch keine Sorgen. Kommt jetzt ins Haus und mit ihm essen. Der Herr wartet. Du sitzt da, Herr. Du da. Geht's eurem Vater gut? Lebt er noch? Es geht ihm gut, Herr. Er lebt noch. Ist das euer jüngster Bruder, was ihr von ihm erzählt habt? Gott, grüß dich, Bub. kommt mir alles so geschwässig vor. Wer weiss, wer von uns der Älteste ist, in welcher Reihe von uns ist er geboren? Wir dürfen gar mit dem Herrn essen. Und Simeon hat er uns auch wiedergegeben. Wieso nicht mit dem Benjamin geredet? Ich habe euch gesagt, wir müssen keine Angst vor ihm haben. Sofort, wo ich ihn gesehen habe, habe ich ihn gerne haben. So, lasst jetzt den Herr in Ruhe. Da sind eure Säcke, die sind gefüllt. Und habt eine gute Reise. Merci vielmals, Herr Verwalter. Auch für das Essen und alles. Und grüßt mir euren lieben Herr. Herr, ich habe alles gemacht, wie ihr mir befohlen habt. Das Geld wieder in die Sekta und der Becher in den Sack von Benjamin. Jetzt geh nachher, los nachher. Und hörst ihn auf und sagst zu ihnen. Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Wo ist der silbrige Becher, wo unser Herr daraus trinkt? Einer von euch hat ihn gestohlen. Der, bei dem, was man ihn findet, der muss Ägypten als Sklave bleiben. Lieber Gott, du hast mir die Träume vom Pharao deuten. Du hast mir zum Herr über alles Brot gemacht. Und jetzt sind meine Brüder wieder in meinen Händen. Wie es die Träume gesagt haben. Ich danke dir, Gott. Amen. Da! Wir haben es ganz sicher nicht gemacht. Wir haben nichts gestohlen. Nein, wie habt ihr das dürfen tun? Was wollen wir machen? Was wollen wir sagen? Wir alle wollen uns Sklaven sein. Auch der, bei dem wir den Becher gefunden haben. Wir alle. Nein, der, bei dem, wo wir den Becher gefunden haben. Der muss jetzt Ägypten als mein Sklave bleiben. Der Benjamin. Ihr anderen könnt heimgehen zu eurem Vater. Herr, über alles Brot. Lasst mich jetzt reden zu euch. Und nehmt mir nicht übel, was ich noch sage. Ihr habt uns seine Zeit gefragt. Habt ihr noch einen Vater und einen Bruder? Da haben wir gesagt, ja, wir haben noch einen Vater. Der ist alt. Und einen jungen Bruder. Und ein Bruder ist tot. Da habt ihr gesagt, der junge Bruder, nicht mit euch da kommt, werdet ihr mich nie mehr sehen. Da sind wir heute unserem Vater, weil ihm das alles erzählt. Da hat der Vater gesagt, es ist schon mal einer vorgegangen und nicht mehr rumgekommen. Wenn ihr mir jetzt auch noch vornehmt, und es passiert ihm etwas, dann bringt ihr euren alten Vater ins Grab. Darum jetzt, Herr, ich, der Judah, Bürger von diesem Bauern. Darum, Herr, lasst mich da bleiben als euer Sklave statt ihm. Denn wie kann ich aber gar zu meinem Vater, wenn der Bub nicht bei mir ist? Ich müsste die bitteren Tränen von meinem Vater sehen. Ich bitte, der Josef, lebt der Vater noch? Kommt doch zu mir her, ich bin der Josef, euer Bruder. Der, den ihr auf Ägypten verkauft habt. Habt doch keine Angst, ich bin euch sicher nicht böse. Es hat alles der liebe Gott gemacht, dass ich euch ein Brot gebe, in dieser Hungersnot. Warum sagt ihr nichts? Gebt mir doch die Hand. Ihr seht doch, wenn wir mit euch reden. Ihr, meine Brüder oder Benjamin. Josef! Und der Zauberoberst ist der Herrgott gestanden und hat mit dem Jakob geredet. Seid mir willkommen. Bleib bei uns. Ich gebe ein neues Land. Dir und deinem ganzen Volk. Das ist es, was der liebe Gott wollte, als der Josef aber nach Ägypten geschickt hat. Israel hat er nach Ägypten führen. Ah.